Was für ein Cliffhanger. Hallo, Agent Cooper, meint Laura Palmer im Traum des FBI-Agenten, um dann die Ankündigung zu machen. Ich sehe dich in 25 Jahren wieder. Und der Kleinwüchsige, der tanzend und sinnierend dazu vor den roten Vorhängen in Coopers Traum geistert, meint, Coopers Lieblingsfernsehsendung werde bald wieder auftauchen. So war es zu hören damals in der letzten Episode von Twin Peaks. Und diesen Cliffhanger wollte der Pay-TV-Sender Showtime ein Vierteljahrhundert später dann in der dritten Staffel auflösen. Wieder sollte David Lynch Regie führen, wieder sollte Kyle MacLachlan die Hauptrolle spielen. Doch nun ist nicht das Projekt gestorben, sondern David Lynch ausgestiegen. Das Budget sei zu gering, meinte er, um das Drehbuch so zu gestalten, wie er es für richtig halte. 1990 und 91 jedenfalls schlugen Staffel 1 und 2 ein wie eine Bombe in den TV-Alltag. Agent Cooper kommt in die Kleinstadt mit den Zwillingsgipfeln. Diane, 11 Uhr und 30 Minuten, 24. Februar. Ankunft in der Kleinstadt Twin Peaks. 7 Kilometer südlich von Kanada, 15 Kilometer westlich der Staatsgrenze. Ich habe noch nie so viele Bäume auf einmal gesehen. Aber vielleicht auch noch nie so viele Abgründe, wie sie sich in dieser Kleinstadt auftun, wenn FBI-Mann Dale Cooper im Mordfall Laura Palmer ermittelt. Wir schrieben das Jahr 1990. Da war die Serienwelt mit Dallas und dem Denver-Clan, mit Baywatch, mit Magnum und MacGyver noch berechenbar. Doch die gruselige Horror-, Mord-, Sex-, Drogen-, Gewalt- und Wahnsinnsplatte war eine Seifenoper der vollkommen anderen Art. Vom FBI-Ermittler wegen meines Traumes bis zur Barfrau waren alle, mit Verlaub, gehörig durchgeknallt. In der heutigen Serienkultur, True Detective oder Kommissarin Lund sind nur zwei Beispiele, ist es inzwischen selbstverständlich, im Rahmen der Seriendramaturgie eine Geschichte über Stunden zu erzählen. Doch die radikale Düsternis dieser Kosmos einer surrealen Welt des Wahns, der Obsessionen und Sünden, die David Lynch in Twin Peaks entwarf, war Anfang der 90er neu auf dem TV-Bildschirm und veränderte die Sehgewohnheiten. Twin Peaks war zur Verblüffung des produzierenden TV-Senders ABC nicht nur bei der Kritik, sondern auch beim Publikum sehr erfolgreich. Wir werden hier nicht über Judy sprechen, wir werden sie da raushalten. Ich weiß, Coop. Dass die neuen TV-Serien der Roman des 21. Jahrhunderts sind, diese globale Kulturthese ist ja inzwischen aus den Feuilletons beim Party-Smalltalk gelandet. Dass das alles mit den Sopranos begann, von denen eine direkte Linie zu Breaking Bad oder True Detective oder House of Cards führt, auch diese Erkenntnis ist inzwischen allgemeingut. Doch Twin Peaks, eine knappe Dekade vor den Sopranos entstanden, kann in diesem Abgleiten in die Atmosphäre des Traums als dunkle Mutter der heutigen Serien gelten. Aber wäre es überhaupt vorstellbar, dass eine dritte Staffel von Twin Peaks, die Lynch ja nun nicht drehen wird, können wir uns vorstellen, dass der Meister des Kinos des Unterbewussten mit dieser Staffel 3 eine Fortsetzung gefunden hätte? Die Antwort ist natürlich spekulativ, aber auch ziemlich ernüchternd. Schon Twin Peaks, der Film von 1992, fiel bei Kritik wie Publikum durch. Die dänische Serienproduzentin Camilla Hammerich sagte einmal in einem Interview, wenn wir die sechste Staffel einer amerikanischen Serie sehen, dann wissen wir doch im Prinzip schon alles, oder?